Klar, irgendwann muss Peter Parker sich outen. Ich muss dir was erzählen. Ah. Und wie? Spider-Man wirft einen Spinnenfaden aus, wickelt die Angebetete im wahrsten Sinne des Wortes ein. Und die weiß, ja, Peter, du bist Spider-Man. Diesmal allerdings in The Amazing Spider-Man, nicht in Persona von Tobey Maguire, sondern gespielt vom US-amerikanisch-britischen Schauspieler Andrew Garfield. Tobey Maguire wurde langsam zu alt für die Rolle dieses spätpubertierenden Spinnen-Superhelden mit Identitätsproblemen. Doch dass der vierte Spider-Man-Film mit der Spinnen- und Superheldenwerdung von Peter Parker genau die gleiche Geschichte wie Sam Raimi 2002 erzählt, das ist schon sehr öde. Deswegen ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass dieses Spider-Man-Huhn wie kalkuliert goldene Eier legen wird. Außerdem, es ist erstaunlich, wenn wir damals, 2002 wie gesagt, bei Spider-Mans ersten grandios inszenierten Sprüngen und Schwüngen durch New Yorker Häuserschluchten wie von einem visuellen Rausch erfasst wurden, ein großartiges Kinoerlebnis in 2D, wirkt die Nachinszenierung in 3D in The Amazing Spider-Man jetzt verblüffend fade. Sind wir so schnell gelangweilt? Oder ist 3D einfach doch nur aufgeblasener technischer Mumpitz? Beide Fragen dürfen mit angemessener Gnadenlosigkeit mit Ja beantwortet werden. The Amazing Spider-Man von Mark Webb. Enttäuschend und überflüssig. Spider-Man-Darsteller Andrew Garfield allerdings spielt eindrucksvoll gegen diese ausgeleierte Story gegen an, was hier die Gelegenheit bietet, auf die grandiose Red Riding Trilogy zu verweisen. In diesem düsteren britischen Krimi-Dreiteiler, der von der jahrzehntelangen Jagd auf einen mysteriösen Mörder erzählt, gab Andrew Garfield als Polizeireporter in Yorkshire eine grandiose Vorstellung in einer grandiosen Geschichte. Red Riding Trilogy, erschienen in einer Dreier-DVD-Box, herausragend. Jedes Genre-Klischee auf den ersten Blick zu bedienen, es aber dann spannend zu variieren, das gelingt dem kanadischen Film Small Town Murder Songs von Edgar Stanelli auf großartige Weise. Ich mag mich nicht, wie ich war, sagt Walter, der Polizist. I ain't like I was. Walter, you can't change who you are, but you can choose to act against your impulses. Aber du kannst nicht ändern, wer du bist, sondern nur eine Entscheidung treffen, gegen deine aggressiven Impulse zu handeln, meint der Pastor zu Walter. Small Town Murder Songs spielt in der tiefsten Provinz von Ontario. Es geht um den Mord an einer Frau, aber die Aufklärung dieses Verbrechens wird wie nebenbei erledigt. In den Mittelpunkt rückt vielmehr die Frage, ob Ortspolizist Walter, eindrucksvoll gespielt von Peter Stomare, der als Killer in Fargo von den Coen-Brüdern bekannt wurde, ob also Walter sich wieder von seinen Aggressionen überschwemmen lassen wird, die ihn einst die Liebe seines Lebens kosteten. Oder kann die Seele des Gequälten Erlösung finden? Wie nebenbei zeichnet Edgar Stanelli ein dichtes Porträt dieser Einöde einer kanadischen Mennonitengemeinde. Hier wird das Leben von Bibelfestigkeit, von Moral bestimmt, nach außen hin. Doch innen lauern Abgründe. Peter Stomares Darstellung des Provinzpolizisten fügt sich wunderbar zusammen mit dem Soundtrack der kanadischen Indie-Band Bruce Peninsula, die diesen Film über die Sehnsucht nach Erlösung mit ihrem flirrenden Mix aus Gospel, Rock und Percussion verdichtet. Small Town Murder Songs von Edgar Stanelli, herausragend. Glory, 1939, Schweden. Simon, der Junge, ist ganz anders, meint sein Vater. Warum ist er nicht wie andere Kinder? Nein, er sitzt daheim und liest. Was untypisch ist für den Sohn eines Handwerkers. Ebenso wie der Wunsch des Jungen, vom Land auf eine höhere Schule in Göteborg zu gehen. Auf der Schule, in einem antisemitischen Klima kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, lernt Simon Isaac, einen Jungen, kennen. Und da kommt ihm einiges, was ihn sein bodenständiger Vater beigebracht hat, durchaus zu Pass. Judenschwein! Simon lernt außerdem Isaacs Vater kennen, einen jüdischen Berliner Buchhändler, Ruben Lentoff, angenehm, der rechtzeitig vor den Nazis nach Schweden geflohen ist. Ruben Lentoff führt den Jungen in eine neue, faszinierende Welt. Wir haben ganz viele Zimmer und massenhaft Bücher. Dieses merkwürdige Nicht-Passen in die Handwerkerfamilie hat einen Grund. Simon wurde adoptiert, was er erst viel später, als der Krieg schon vorbei ist, erfährt. Simons leiblicher Vater war ein deutscher Musiker, ebenfalls ein Jude. Krieg, Nazi-Barbarei, Holocaust, sie sind immer präsent, als Teil der Erzählung des Films Simon. So verbinden sich in Simon auf geschickte und überzeugende Weise Zeitläufte mit der individuellen Suche nach Identität. Simon von Lisa Ohlin, empfehlenswert.